Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der fast sprachlosen Revue mit Instrumentals. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Jazz-Organist und Jimmy McGriff mit einer seiner Singles für den Pop- und Rhythm-and-Blues-Markt. Ende 1962 kam er mit einer instrumentalen Coverversion von Ray Charles, I've Got a Woman, in die US-Pop-Top 20. Aus dem Jahr danach kommt die Single, die gerade zu hören war. All About My Girl heißt sie, und das könnte man übersetzen mit Alles über meine Freundin. Mit anderen Worten, auch instrumentale Musik kann Bände sprechen. Ike Turner und seine Kings of Rhythm. Das war die B-Seite einer Single aus dem Jahr 1965. The New Breed heißt die Nummer, genauer gesagt The New Breed Part 2. Und tatsächlich ist auf der anderen Seite der Single Teil 1 der Nummer. Ike Turner spielte eine ziemlich wüste E-Gitarre. Manchmal hört sich der Gitarrenton so an, als ob er Schlittschuh fährt. Bekanntlich gibt es Gitarren mit einem im Volksmund Jammerbügel genannten Hebel, mit dem kann Mann oder Frau ein ganz extremes Vibrato erzeugen. Die bekannteste Gitarre dieser Art dürfte die Stratocaster von Fender sein. Jimi Hendrix hat mit diesem Jammerbügel ganz unerhörte Sachen gemacht in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, aber Ike Turners Art, an den Saiten zu zerren, gefällt mir auch sehr gut. Von wann das nächste Instrumento ist, weiß ich leider nicht. Es ist aber zurzeit in einer vermutlich kleinen Auflage als 7-Inch-Single erhältlich. Desco Records heißt die Plattenfirma. Auf dem gelb-schwarzen Etikett wird die Musik mit den Worten angepriesen: Guaranteed Heavy, Heavy Boogaloo. Thank you. Um Musik ohne Rap und Gesang geht's in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Sprachlos ist diese Musik und auch wieder nicht. Eins der ersten Instrumente, die vor Urzeiten von Menschen entdeckt wurden, konnte ja auch zur Kommunikation über weite Strecken benutzt werden, die Trommel. Gerade waren afrokubanische Rhythmen zu hören, Mongo Santa Maria und Kollegen waren das, ein Ausschnitt aus dem Album Yambu, aufgenommen vermutlich in den 50er Jahren für ein US-amerikanisches Jazzlabel. Conga Pagosa heißt das Stück, es wird auf der Platte nach 4 Minuten schon ausgeblendet. In Kuba, so heißt es im Hüllentext, tanzen Hunderte von Menschen während des Karnevals in den Straßen zu diesen Rhythmen, so lange, bis sie und die Musiker nicht mehr können. Yambu heißt die Platte, es spielten Mongo Santa Maria Isus Rhythmus Afro-Cubanos. Davor gab es 2 Instrumentals, die in spezialisierten Plattenläden in der Vinylabteilung zu finden sind, im Regal mit sogenannten Rare Grooves. Rhythm and Blues, Soul- und Funk-Aufnahmen aus den 60er und 70er Jahren von weniger bekannten, aber nicht minder inspirierten Acts. Los ging die Trilogie mit der Sugarman 3. Cherry Picking heißt das Instrumental. Als Autor wird auf dem Single-Etikett Herr N. Sugarman angegeben. Und das ist schon alles, was ich über die Entstehung dieser Nummer sagen kann. Auch die lässige Funk-Nummer zwischen den Sugarman 3 und Mongo Santa Maria kommt von einer Platte, die mit Angaben über Entstehungszeit etc. geizt. The Rhythm Section heißt die LP, 1996 in Manchester, England zusammengestellt aus lauter raren 7-Inch-Singles. Das Stück gerade von dieser Platte heißt Funky Jive und die Band The Soul Crusaders Orchestra. Ob das die Jazz Crusaders oder Crusaders von Joe Sample, Wilton Felder und Co. sind, weiß ich nicht. Das Cover und Etikett der LP verschweigt leider auch die Namen der Komponisten dieser Nummer. Buckethead an der Gitarre und DJ Disc mit rhythmisch ganz schön abgefahrenen Scratch-Soli. Die Nummer heißt Polar Bear Sunscreen, zu Deutsch Eisbär-Jalousie. Zu finden ist die Nummer auf einer der spannendsten DJ-Platten, die ich kenne. Ancient Termites heißt die Platte, DJ Disc erfand als Projektnamen den Titel Phono Psychograph Disc und erschienen ist das Ganze 1998 bei dem Label Bomb Hip Hop Records in San Francisco. DJ Disc ist Teil des abenteuerlustigen DJ-Kollektivs Invisible Scratch Pickles und ansonsten als DJ unter anderem für die Crossover-Band Primus tätig. We'll be right back. England im Jahre 1965 und 66. Das waren gerade zwei Instrumentals von Bands, die bei den britischen Mods Favoriten waren. Zuerst die Small Faces anno 1966 mit Own Up Time und gerade eben The Who ohne Roger Daltreys Gesang, dafür mit vermutlich Nicky Hopkins am Klavier. The Ox heißt dieses Instrumental mit Surf-Trash-Anklängen, zu finden als letztes Stück auf der allerersten Who-LP. Sie erschien 1965 und was damals Pete Townsend an wildem Geheul und Brutzeln aus Gitarre und Verstärkern rausholte, war vorher wohl noch nie auf Platz zu hören, selbst bei Link Wray nicht. Steve Marriott war es, der bei der Small Faces Nummer davor das Gitarrenfeedback pfeifen ließ. Ian McLagan spielte die fette Orgel und wer an Anekdoten über die Entstehungsbedingungen der Small Faces Musik interessiert ist, der oder die sollte Ian McLagans Autobiografie lesen. Sie heißt All the Rage und ist bisher nur in englischer Sprache erschienen. Klatsch und Tratsch gibt es darin auch über seine Zeit bei den Faces und im Zirkel der Stones. Musik aus England anno 1966. Eine Jazz-Cover-Version des Who Hits My Generation aus dem vorigen Jahr. Eingespielt wurde dieses Kleinod 1966 von den Kollegen von Manfred Mann. Die waren anfangs eine Rhythm-and-Blues-Kombo gewesen, hatten dann reichlich Hits mit leichtgewichtigen, aber schönen Popsongs. Etliche Bandmitglieder kamen aber vom Jazz her. Keyboarder Manfred Mann zum Beispiel, der Drummer Mike Hugg, spielte auch prima Vibraphon. Und der Bassist der Band war von Ende 1965 bis Mitte 1966 Jack Bruce. Und der hatte früher Kontrabass in diversen Jazzbands gespielt. Mitte 66 stieg er dann bei Manfred Mann aus und gründete zusammen mit Eric Clapton und Ginger Baker Cream. Um Instrumentals geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Hier ist noch eine instrumentale Coverversion eines Standards. Die Band mit der unglaublichen Mischung von Shadows, Gitarren und Hawaii-Eskapaden hat den genialen Namen 50 Fingers, 5 Guitars. Das war gerade ihre Version von Jimmy Forrest's Night Train. Sie erschien auf dem Debütalbum von 50 Fingers, 5 Guitars im Jahre 1961. Das Stück wurde 1987 auf einer Sammel-LP mit britischen Instrumentals aus den Jahren 1959 bis 67 wieder veröffentlicht. Decade of Instrumentals heißt die Sammlung, erschienen beim englischen Label C4 Miles. Thank you. ausschließlich um Instrumentalmusik geht's in der heutigen Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik, die offenbar ganz unterschiedliche Assoziationen auslösen kann. Ich fühlte mich an afrikanische Musik erinnert. Der Musiker, der diese Nummer gespielt hat, assoziierte beim Hören dieses Tracks eher indische Tabla-Musik und meinte auf Nachfragen, ohne seine musikethnologischen Studien und Begegnungen mit Musikern vor Ort hätte er so eine Musik wohl nicht improvisiert. Aber diese Einflüsse seien ihm beim Spielen nie bewusst. Das Feld seiner musikethnologischen Studien war aber weniger Afrika oder Indien, sondern Asien, vor allem Indonesien. Der Musiker heißt Jörg Maria Zeger, er lebt und arbeitet seit 1996 in Berlin und hat in diversen Formationen in Europa und den USA getourt. Das Instrument seiner Wahl ist eine billige Kaufhaus-E-Gitarre. Jörg Maria Zeger spielt sie nicht auf konventionelle Weise. Er legt sie auf den Tisch, präpariert sie mit verschiedenen Materialien und erzeugt durch das Antupfen der Saiten mit den Fingern, durch sogenannte Tappings, ziemlich magische Klänge. Hall- und Echogeräte sind wohl auch mit dabei. Jörg Maria Zegers erste eigene CD heißt schlicht 7 und das hier war der Übergang zwischen Stück Nummer 3 und 4. Vor Jörg Maria Zeger war ein anderer Gitarrenpionier zu hören, Hans Reichel, mit der Eröffnungsnummer seiner ersten LP Wichlinghauser Blues aus dem Jahr 1973. Wenn das Rohr dommelt, nannte er dieses Stück. Gespielt hat Hans Reichel die Nummer auf einer akustischen Gitarre, die er mit einem mobilen Tonabnehmer bearbeitet hat. Thank you. Knapp 2 Stunden mit reiner Instrumentalmusik hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk sind fast vorbei. Das war gerade das Duo Sack und Blum mit dem Track Enrico Carussel von ihrer ersten gemeinsamen Platte aus diesem Jahr. Sack ist Harald Sack-Ziegler aus Köln und Blum ist Frank Schultke, ich glaube, der wohnt in Berlin. Von Sack und Blum gibt es erst eine gemeinsame Platte und die ist fantastisch. Kein anderes Wort fällt mir dazu ein. Vor Sack und Blum gab es einen aktuellen Track von Mouse on Mars. Yippie heißt der Track. Den Albumtitel versuche ich nicht auszusprechen. Das ist dann doch etwas zu anstrengend für diese Zeit. Zum Schluss dieser Soundcheck-Ausgabe gibt es noch Albert Lee mit einer schönen Version von Schön Rosmarin. Mein Name ist Michael Frank. Vielen Dank fürs Zuhören.